unzufrieden, denn ich wär lieber allein zu Hause geblieben. Doch dafür war ich halt noch zu klein, aber grad das sah ich einfach nicht ein. Kaum koch ich aus Mutters Schoß, wünschte ich mir, ich wär schon groß. Doch bei diesem Scheiß vor den Jäckel stehen, schien die Zeit einfach nicht zu vergehen. Nonnen sind manchmal wirklich grausam und gemein. Ich dachte, in der Schule wird dann alles besser sein. Von wegen besser, jetzt wird's immer schlimmer. Ich erinnere mich doch gut an das Klassenzimmer, den Ort meiner täglichen Niederlagen. Erinnerungen, die mich heute noch plagen. Diese Zeit wird für mich zur größten Qual. Doch es blieb mir nun mal keine andere Wahl, außer warten zu bangen vor der Prüfung zum Schluss. Endlich tun, was man will, nicht mehr, was man muss. Es folgte noch die Lehre, danach wurd's mir dann auch klar. Wenn auch alle Zeit vergeht, das Warten bleibt immer da. Und du wartest, weißt selber nicht worauf. Worauf? Dann gehst du abends schlafen und stehst morgens wieder auf. Ja. Du reißt dich in die Schlange ein und bist du dann mal dran. Geht das Spiel von neuem los und du stellst dich hinten an. Ich trete auf der Stelle und ich komm nicht voran. So geht das nun schon mein Leben lang. Nur mit jedem Jahr vergeht die Zeit noch schneller. Und ich frag mich, wann wird's endlich wieder heller. Ich glaub, ich werd langsam wirklich alt. Ein Jahrtausend geht zu Ende und es wird kalt. Ich freu mich auf den Frühling, den Wonnemonat Mai. Den Sommer hab ich erst bemerkt, da war er schon.